Der Aasee. Entspannung, Grillpartys, Ruhe. So kennt man ihn. Doch seit 3 Wochen ist statt gemächlichem Plätschern eher das hier zu hören. Doch was ist dieses Monster? Ein wasserspeiendes Ungetüm? Eine Hinterlassenschaft von Aliens? Also im Großen und Ganzen sieht es ja aus wie ein Güllewagen, ne? Das sprüht wie so ein Güllewagen eben sprüht, ein bisschen höher. Über dem Güllewagen ist ein Plastikbehälter, aus dem eine Flüssigkeit tropft. Obendrauf ist der Behälter weiß und dann unten ist er etwas farbig. Ich nehme an, dass da irgendeine Flüssigkeit drin ist, die da mit versprüht wird. Mit dem Projekt Diffuse Einträge will der dänische Künstler Tue Greenford auf die Problematik des Aasees hinweisen. Der Güllewagen pumpt das Wasser aus dem See und spritzt es in einer 15 Meter breiten Fontäne wieder aus. Im Plastikbehälter befindet sich Eisenchlorid, welches in verschwindend kleinen Dosen in die Fontäne tropft. Dieses Eisenchlorid wird anderswo wirklich in den Aasee geleitet. Damit soll die Vermehrung von Algen im Aasee gestoppt werden. Die finden im Aasee nämlich einen gesunden Nährboden durch Gülle und Dünger, welches in die Aa fließt. Das Güllefass von Greenford stellt dies nach, mit den entsprechenden Dimensionen. Dem riesigen Wasserstrahl aus dem Güllefass steht ein kleiner Tropfen Eisenchlorid gegenüber. Bekämpft wird nicht die Ursache, nämlich die Abwässer, sondern die Symptome, nämlich die Algen. Damit ist das Kunstwerk von Tim Greenford eine Kritik an dieser Kurzfristigkeit, mit der man heutzutage von Umwelt spricht. Wenn Stromerzeuger davon reden, dass die Politik nicht nur den Klimaschutz im Sinn haben sollte, stimmt das Kunstwerk nachdenklich.